Die Teilnehmer der Nationalen Konferenz der Aktivisten des Bereiches geologische Erkundung besuchten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung, die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon, den Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges, die historische Gedenkstätte des Vaterländischen Befreiungskrieges und das Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung. Sie sahen sich auch im Großtheater Pyongyang und im Zirkustheater Pyongyang die Revolutionsoper »Ich sehe den Sieg der Revolution« und eine Zirkusrevue an.